Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Guten Abend. Wir beginnen mit einer Einladung zum Hörspiel, ein Produktionsbericht. Also normalerweise, wenn ich Zecke erwähne, dass ich ein Hörspiel schreibe, dann kommt die Reaktion Abscheu, Ekel. Andra Jöckle, Autorin. Ich wurde selbst mal von der Zecke gestochen vor 2 Jahren und dann war ich lange im Ungewissen, wusste nicht, ob ich mich infiziert habe oder nicht. Und dann habe ich mich mit Fachtexten beschäftigt und ich finde immer, Fachtexte haben oft ein poetisches Potenzial, das man gut auswerten kann. Meine persönliche Verbindung zu Zecken besteht darin, dass ich keine haben möchte. Nein, ich bin sehr froh, aber in meiner Verwandtschaft war ein kleines Kind, was fast daran gestorben wäre. Also, wie gefährlich das sein kann, ist mir klar. Reden wir über die Zecke. Eine Stimmensammlung zum Hörspiel Die Zecke von Elisabeth R. Hager. Andererseits habe ich mich immer für Insekten interessiert. Ich habe ja auch die große Serie gemacht mit Jean-Henri Fabre und seinen Insektenbeobachtungen. Ich habe also keinen Ekel vor Insekten. Oder Stefanie Hoster. Das Tier an sich finde ich sehr interessant. Dramaturgin. Zecken sind Ansitzjäger, die dann irgendwann ihr Stichopfer gefunden haben und dann bohren sie einen Kanal und mit ihrer hohlen Zunge vollenden sie dann ihren Saugakt. Also da sind lauter so Ausdrücke drin, die, wenn man sie verwendet, die was Poetisches haben. Das ist wirklich ein kleines Wundertierchen, also wie zäh sie ist und welche Strategien sie entwickelt hat, um zu überleben. Die Zecke mit der Malerin im Mittelpunkt, die ihre Schaffenskrise hat und sich immer mehr reduziert aus ökonomischer Not und aus persönlicher Ausweglosigkeit. Also so eine seltsame Mischung, eine Krise eben, ja. Und das mochte ich sehr gerne. Von einer Zecke können wir uns was abschneiden. Die Zecke ist ein Erfolgsmodell der Evolution, 50 Millionen Jahre alt. Wir Menschen dagegen sind ein Fingerschnipp. Die Zecke überlebt spielerisch, hat herzlich wenig Fressfeinde und herrlich viele Blutquellen. Parasitiert das halbe bremische Tierleben. Ratte und Reh, Maus und Mensch. Wählerisch ist sie nicht. Tägliche Nahrung nicht nötig, verbraucht kaum Kalorien, bewegt sich wenig. Stefanie Hoster fragte mich an, ob ich Zeit hätte für ein Hörspiel, was im Frühjahr produziert werden soll. Heike Tauch, Regisseurin. Und wenn das Skript fertig ist, wäre ich ihrer Meinung nach die ideale Regisseurin. Weil sie verrückt genug ist, sich auf sowas einzulassen. Und ich wusste ganz genau, dass sie Neigung zu den komischen und grotesken Seiten von Figuren hat. Und dass sie dazu auch genug eigene Ideen mitbringt. Es wäre mir niemand anderes eingefallen, in der Tat, der das hätte machen können. Und wenn sie gesagt hätte, das gefällt mir nicht, ich mag das nicht, dann wäre ich sehr ratlos gewesen. Es war grün im Gras und ein wenig nass im GRAS. Ich saß im Gras am See, See-E-E. Ich saß am weißen See, über mir saß der Himmel. Naja, war Himmel oder ein Deckel. Die Arbeit an der Sprache, Spielen mit der Sprache, dann die Klänge, die Zecke reimt ja. Erzählen als unbekanntes Land, das man betritt. Ich habe kein fertiges Gerüst, wenn ich schreibe. Und es entwickelt sich so und ich hoffe, mich dann immer auch selbst zu überraschen. Und das war für mich eine kleine Überraschung, dass ich meine Figur in eine Zecke verwandelt. Und im Fall von der Zecke ist dieses Grenzüberschreiten tatsächlich der Übergang vom Menschenreich ins Tierreich. Und das reizt mich beim Schreiben. Und da ist wirklich die Sprache, der Text, die Geschichte im Vordergrund. Du kannst sie auch nicht einfach den Orkus runterspülen. Du meinst das Klo? Ja. Da lacht die Zecke, lacht dich aus, überlebt mit links 3 Wochen unter Wasser, überlebt Sintfluten und Flüge auf Vögeln, die abstürzen. Das kommt ja alle Tage vor, fliegende Zecken. Natürlich kommt das alle Tage vor. Vögel mit Zecken als blinde Passagiere sind der Grund, warum sich diese kleinen Vampire immer mehr ausbreiten. Die Pole schmelzen, das freut die Zecke. Da fällt sie bald nicht mehr in Winterstarre und feiert vielleicht schon nächste Weihnachten mit uns. Zecken sind auf dem Vormarsch in den Norden. Aus der Provinz rücken sie an. Zeckenarmeen machen sich heran, erobern die Innenstadt und morgen schon krabbeln sie über deine Türschwelle zu dir ins Bett. Ich sehe die Armee schon auf mich zumarschieren. Sag mal, wo pennst du denn eigentlich? Das habe ich dich schon beim letzten Mal fragen wollen. Mein Doppelbett habe ich glücklich an den Mann gebracht. Ich meine verkauft. Ich schlafe jetzt auf einer Isomatte im Flur. Also es geht bei mir immer um Klang. Und Stimmen, Schauspieler sind für mich wie Instrumente. Das heißt, wenn ich die Schauspieler besetze, dann habe ich den Klang ihrer Stimmen und auch die Klugheit der Schauspieler im Ohr. Da arbeite ich sehr eng mit Peter Regenbrecht zusammen. Ach, soll ich jetzt schon reden? Jetzt geht's schon los. Um die Zecke? Zabum, ja. Ach so. Ja, wir haben ja in aller Regel sowieso immer wunderbare Manuskripte, aber ab und zu kriegt man auch so ein bisschen was Heiteres in die Hand. Peter Regenbrecht, Hörspielbesetzung. Und da habe ich jetzt gerade eins bekommen von unserer lieben Frau Hoster. Und da ist es so spannend, dass sich die Hauptfiguren in Ungeziefer verwandeln. Wie löse ich das? Weil ich will die Stimmen technisch nicht verfremden. Wie können die Schauspieler Insekten darstellen? Wie können sie dann sich in ein Insekt verwandeln? Wie soll ihre Stimme klingen? Wie viel an Seltsamkeiten lasse ich zu? Wie viel an Skurrilitäten? Also wie schräg darf eine Zecke sein? Das hat Spaß gemacht. Und vor allem macht es dann auch Spaß, diese Rollen den Schauspielern, Schauspielerinnen am Telefon zu verkaufen. Dass man sagt, ja, ich habe hier eine ganz schöne Rolle für Sie. Sie werden sich in eine Zecke oder Kakerlake oder was auch immer. Ja, man muss natürlich auch immer ein bisschen Werbung für sein Stück machen. Das macht ja auch Spaß. Es geht ganz einfach. Zur Zecke werden sie, wenn sie eine Zecke sticht. Schleichend geht der Umbau ihrer Identität vonstatten. So vollzieht sich eine Zeckenwerdung. Gebrauchsanleitung. Erstens. Verkaufen Sie Ihr Doppelbett und schlafen Sie auf einer Isomatte am Boden. Dann leben Sie schon mal bodennah wie Zecken. Zweitens. Werden Sie menschenunfreundlich, dann menschenfeindlich. Wie Zecken des Menschen Feind sind. Wollen Sie Menschen beißen? Drittens. Altern Sie zügig, dann verlieren Sie Ihr Augenlicht immer mehr, bis möglichst zum Erblinden. Verlieren Sie Ihren Realitätssinn, dann werden Sie schon mal geistig teilblind. Duschen Sie nachts im Dunkeln und halten Sie Ihre Augen möglichst viel geschlossen. Dann sehen Sie bald gar nichts mehr, wie die blinden Zecken. Üben Sie mit einer Schlafbrille. Die Frage der Musik entscheidet sich ja schon in der Vorbereitung. Und in dem Fall war es der ganz klare Wunsch der Redakteurin Stephanie Horster, den französischen Komponisten Philippe Jordani zu beauftragen. Ich habe seine Musik in einem anderen Zusammenhang gehört, damals in Avignon im Theater. Und ich hatte sehr große Lust, ihn nochmal einzuladen für einen eigenen Stoff. Und ich habe ihn quasi aufgedrückt. Also sie hatte eigentlich gar keine Wahl. Er hat es geschafft, einen surrealen Drive mit seiner Musik herzustellen und damit umschifft die Gefahr, dass vielleicht es etwas ins Kinderhörspiel abgleiten könnte. Das hat alles die Musik gemacht. Alexander Brennecke, Toningenieur. Die hat letztlich diese ganze kleine Insektenwelt, in der sie sich befindet, dann abgebildet und all ihre Mitspieler, die in ihrem wahren Leben ja Freunde von ihr sind, tauchen dort als Insekten auf. Die haben wir auch nicht verfremdet als Mickey-Maus-Stimme, sondern eigentlich so gelassen und jedem einen musikalischen Effekt zugeordnet und diese Welt eigentlich durch diese Klangflächen des Komponisten zu diesem Traum werden lassen, zu diesem Paradies, wo sie sich da befindet. Und der Höhepunkt ist sicherlich dann der Song, wo sie dann alle dieses Wanzenlied auf Zecke umgemünzt singen, ja. One, two, three, four. Auf der Lauer in der Dauer sitz ich, kleine Zecke. Auf der Lauer in der Dauer sitz ich, kleine Zecke. Zecke. Seht doch mal mich, Zecke, an. Wie ich ticke, sitzen kann. Oh. Alle auf der Lauer, in der Lauer. Wie am Boden muss ein Mensch sein, wenn er sich das Leben als Zecke als attraktiv vorstellt, sich wünscht, ach, wäre ich doch eine Zecke, selbst wenn das in einem Moment passiert, wo Ragnar nicht mehr ganz Herrin ihres Verstandes ist. Ja, das ist auch ein Grund, warum sie sich in eine Zecke verwandelt und nicht in ein liebliches Tier oder ein Einhorn, das davon galoppiert auf einen Horizont zu. Für mich ist es eine wunderbare Beschreibung ständiger Vorhöllen, durch die Künstler, Künstlerinnen immer wieder wandern müssen. Denn Künstlersein bedeutet also, sich mit jedem neuen Werk dem Scheitern auszusetzen. Und so habe ich das Stück gelesen und finde das natürlich eine sehr skurrile, wunderschöne Wanderung, die Andra Jöckle da vorschlägt. Ich bin völlig glücklich. Ich habe zu Heike gesagt, das ist wirklich das Zeckenglück. Also ich bin richtig glücklich. Ich habe neulich mir das einfach so nochmal wieder angehört und habe mich so begeistert dafür. Es macht auf irgendeine merkwürdige Weise macht es wirklich gute Laune, obwohl es nicht immer gutlaunig ist. Da ist so viel Energie und so viel Übermut. Und das wünsche ich mir, dass es solche Stücke gibt, in denen sowas gelingt. Also das Wagnis und der Übermut und ohne, meine ich, das ist vielleicht Geschmackssache, ohne Albernheit. Das, was diese Zecke auszeichnet als Tier, das wird ja dann auch zum Schlüssel für die Lösung, für das Leben von Ragnar. Also sie bleibt nicht im Zeckendasein, sie will wieder zurück, weil sie eben diesen Schlüssel findet. Was sie halt entdeckt, das will ich jetzt nicht verraten, weil sonst ist keine Spannung mehr da. Reden wir über die Zecke. Eine Stimmensammlung von Elisabeth R. Hager. Mit Andra Jöckle, Heike Tauch, Stefanie Hoster, Peter Regenbrecht und Alexander Brennecke. In den Ausschnitten aus dem Hörspiel Die Zecke von Andra Jöckle hörten Sie Katharina Marie Schubert als Ragnar und Zecke, Alina Stiegler als Doris und Wanze, Holger Stockhaus als Rainer und Kakerlake, Oliver Urbanski als Dr. Helge und Bakterium sowie Steffen C. Jürgens als Arzt. Musik: Philippe Gordiani. Ton und Technik: Martin Eichberg. Regie: Elisabeth R. Hager. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017. Ja, und diese bunten 12 Minuten haben Sie bestimmt animiert, jetzt mit frischem Mut das Hörspiel zu hören. Sie können sich darauf freuen. Sie sitzt auf der Spitze eines Grashalms, wippt im Wind, in der Sonne. In Lauerstellung hält sie ihre Beine nach vorne gespreizt. Ihr Leben besteht aus nichts als Warten, Lauern, Überdauern. Zeit ihres Daseins handelt sie nach einem einfachen Instinktmuster. Die Zecke. Hörspiel von Andra Jöckle. Ja, müssen wir ihn leider. Wieder schlägt eine Tür zu. Jedes Nein haut in meinen Kopf. Bild hauert plastisch an meinem Hirn herum. Warnungen veröden, Neuronen schießen nicht mehr. Noch nicht mal diese popelige kleine Galerie. Die Gastronomie kann ich mir schenken. Die stellen mich nie aus. Augenschmeichler sind sie nicht, meine garstigen Getiere. Kratzen eher in den Augen. Augen aus Kratzerbilder. Lass mich doch alle in Ruhe. Der zickste Absagewisch, obendrauf damit auf den Stapel. Hunderte von Ablehnungsschreiben steht mir bis zum Hals, unerbittlich gewachsen. Der Zwergstapel aus Zusagen vergilbt schon. Der Neinturm wächst und wächst in die Höhe, die Höhen die Höhe. Soll ich noch warten, bis er an die Decke kratzt? Mit jeder Ablehnung werde ich kleiner. Ich hab die Nase voll. Weg damit. Umgehauen. Aus, ich Maus. Rainer, bist du's? Ja, ich bin's, Rainer. Die Haustür stand offen, da bin ich gleich... Du bist aber schnell, die Treppe. Ach was, du hast wohl sonst nur schwere Herren und gewichtige Damen zu Besuch. Ja, nur Elefanten und Rhinozerisse. Komm rein, steht's der alte Hans Dampf in allen Gassen. Auf dem Globus. Kobold, kleiner Kobold, lass dich umarmen. Gut schaust du aus. Naja. Hey, was hängt denn da? Du hast ein Schlangenbild noch. Ich sehe noch, wie du die Schlangen im Malunterricht gezeichnet hast. Es ist das einzige Bild, das ich aus der Schulzeit noch habe. Alle anderen hat unser lieber Zeichenkundelehrer Blunte für eine Ausstellung erbeten und nie mehr rausgerückt. Also das darfst du nie verkaufen. Ich habe Macarons mitgebracht. Oh Mann. Kellogg's Macarons. Was möchtest du denn dazu trinken? Nachher, Ragnar. Ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür bin ich umso schneller dort. So ist das leider immer. Ich komme aber sehr gern ein anderes Mal wieder. Schnell und mit mehr Zeit. Zeig mir erst einmal, was du gerade malst. Da, auf der Staffelei. Wie, du malst jetzt Würmer? Das sind keine Würmer, das sind kleine Schlangen. Na, ich weiß nicht. Versuch's doch mal mit, was weiß ich, Käfern, Giraffen, Scheunentoren. Käfer. Käfer. Ein schwarzer Käfer. Mit schwarzen Beinen. Auf schwarzem Grund. In einem schwarzen Rahmen. Schwarzer Farbe. Hallo, Ragnar. Hallo, Doris. Schön, dass du da bist. Na, wie läuft's mit deinen neuen Yogakursen? Geht so. Und wie schaut's bei dir? So, naja, Rainer hat mir geraten, Käfer zu malen. Und da habe ich Käfer gemalt, war aber nichts. Deine Käfer sehen irgendwie aus wie Würmer. Dann habe ich Käfer mit Schlangen gemalt. Mhm. Wieder nur Salat. Käfer-Würmer-Salat. Marktfrisch ist das nicht. Marktfrisch, so reden Kunstagenten. Und nördlich der Tausende. Nördlich der Tausende liege mein Käfer-Würmer-Salat leider nicht. Löse keine Wachstumsfantasien aber aus. Aber dein Schlangenbild löst Wachstumsfantasien aus. 10 Bilder im Stil von meinem Schlangenbild soll ich malen. In kurzer Zeit. Quasi in Akkordarbeit. Glücklich klingst du nicht. Ah, es klopft, das muss Rainer sein. Ich rufe dich nachher zurück. Tschüss, Doris. Okay. Tschüss, Ragnar. Hier, meine Schlangenbilder. Jetzt lass dich doch erstmal begrüßen. 10 davon werden deinem Galeristen ja wohl gefallen. Du sagst gar nichts. Liebe Ragnar, du malst keine Bilder, die, wie sagen, die bannen, innerlich weiten, Räume eröffnen, in die Tiefe flüchten. Du malst Flächen, Muster, Tapeten. Ragnar, ich fürchte... Du fürchtest, die werden zu Atelierhütern. Die werde ich vor all die anderen unverkäuflichen Bilder an meinen Wänden stellen müssen, wo sie dann friedlich zustauben und mich immer mehr einengen. Ich kriege ja jetzt schon keine Luft mehr, aber darauf bin ich vorbereitet. Dank meiner Albträume. Ha, Albträume muss man nur zu nehmen wissen. Mein Lieblingsalbtraum. Wände, die auf mich zudrängen, näher rücken, mich erdrücken. Ragnar, du musst hier raus. Mal doch mal Plan Air. Ja, raus mit dem Rad. In den Norden hoch, hinausfahren, aus Berlin heraus, zum Weißen See. An der Mauer eines Friedhofs entlang, entlang, Mauer, die leitet, geleitet, eine Weile bleibt, bleibt an meiner Seite, begleitet. Die Mauer baut mir einen spontanen Highway ins Leben. Hallo Ragnar. Hallo Doris. Gestern war es leider zu spät zum Zurückrufen. Schon okay. Heute Morgen habe ich einen Heidenschreck bekommen. Was ist passiert? Ein Dorn in meiner Kniekehle, dachte ich erst. Dann habe ich erkannt, was es wirklich ist. Eine Zecke. Oh weia. Ich habe schon mal besser gesehen. Geht ganz schön rapid den Bach runter mit meinen Augen. Wie konnte das denn passieren? Gestern am Weißen See. Mein Gott, ich habe mit dem Viech geschlafen. Jetzt gerate nicht in Panik, Ragnar, habe ich mir gesagt. Du wirst jetzt nicht gleich sterben. Mit Zeckenbissen ist nicht zu spaßen. 10 bis 12 Stunden muss der Saugakt dauern, dann überträgt das mistige Viech Bordellen und man kriegt die Syphilis aus dem Wald. Syphilis aus dem Wald? Syphilis und Borreliose-Erreger sind verwandt. Beide spiralig schrauben sich durch Knorpel und Zellwände innerhalb von Minuten durch den kompletten Menschen. Uff. Jede 5. erwachsene Zecke hat es in sich und bei jedem 10. Stich wechselt der Krankheitserreger auf den Menschen über. Ganz schön oft. Ein Kollege von mir hatte mal ein Frühsommer-Dings, wird auch von einer Zecke. Diese FSME wird sofort übertragen wie bei einem Kuss, weil der Erreger in der Spucke schwimmt. Die greift den Kopf an, lädiert das Hirn, Motorik gerät aus dem Takt, Nervenkostüm zerfetzt. Puh. Ich muss dir mal vorspielen, was ein Zeckenforscher in einem Selbsthilfeforum erzählt. Warte, ich hol das schnell. Hier, hörst du? Drück auf Play. Ich bin Dr. Helge. Ich bin ein 42-jähriger Mann. Ja, mach mal lauter. Eine Frau und Kinder. Früher konnte ich einen 50-Kilo-Sack Vogelfutter auf meine Schulter wuchten. Heute kann ich nicht mal mehr 2 Kilo Mehl hochheben. Nein. Einst spielte ich 7 Musikinstrumente und sang im Kirchenchor. Heute mache ich nichts mehr davon. Ich brauche all meine Energie, um die Borreliose zu bekämpfen. Noch nie gehört. Die Behandlungskosten sind schwindelerregend. Als es anfing, fühlte ich mich wie aus Glas. Und dann hat mich jemand in 1000 Scherben zerschlagen. Meine Hände verkrampften sich zu Krallen, meine Stimmbänder versagten. Eine Körperhälfte wurde taub. Hast du das mit der Körperhälfte, die taub wird? Ich litt unter extremen Stimmungsschwankungen. Ja. Ich wurde so lichtempfindlich, das hatte meine dass Oma ich nur noch auch. Im verdunkelten Haus dahin vegetierte. Unerträglich die Erschütterungen einer Person, die an meinem Zimmer vorbeiging. 3 Rippen brach ich mir beim Husten und spuckte Blut. Oh Gott. Endlich im Krankenhaus bekam ich so hohe Dosen Antibiotika, dass mein Herz ins Straucheln geriet. Die Gelenke schmerzten so schlimm, dass ich die Ärzte anflehte, mir doch wenigstens den am schlimmsten pochenden Finger abzuschneiden. Das ist ja die Hölle. Du, Doris, ich muss jetzt leider Schluss machen. Jetzt hat die Arztpraxis auf. Halt mich auf dem Laufenden, Ragnar. Ja, klar, tu ich. Ciao, Ragnar. Hals- und Beinbruch. Stich und Bissglück. Pass auf dich auf, Doris. Frau Schmitz, wir nehmen Ihnen zunächst einmal Blut ab. Um festzustellen, ob sich darin Antikörper gegen Borreliose finden. Kann sein, dass ich als Kind schon mal infiziert war, oder? 2 bis 3 Kinder pro Schulklasse sollen mal einen Zeckenstich gehabt haben, ohne es zu merken. Unerträglich, was es für Leute gibt. Also, Frau Schmitz, man liest viel. Nach 2 Wochen brauchen wir dann eine 2. Blutprobe und keineswegs jeder erkrankt, Frau Schmitz. Wovon hängt das denn ab? Von vielen Faktoren, Frau Schmitz. Wenn meine Abwehrkräfte stark genug sind, komme ich davon? Bin ich denn hier im Gesundheits-TV? Das Immunsystem kann eine implantierte Fremdleber ja in einer Nacht völlig auflösen. Also passen Sie nur auf, so aufgelöst, wie Sie schon sind, Frau Schmitz. Beobachten Sie sich einfach. Achten Sie vor allem auf Flecken in der Nähe der Einstichstelle. Sie meinen die Schießscheiben, so sehen die ja aus, treten aber nur in 60% der Fälle auf. Sie haben ja gut recherchiert, Frau Schmitz. Die Borreliose ist tückisch, weil sie sich so gut tarnt. Jetzt machen Sie sich doch nicht verrückt, Frau Schmitz. Borreliose ist heilbar. George Bush und Richard Gere haben sie auch überlebt. Hier, ich gebe Ihnen mal was mit. Diese Lavendel-Dragees. Die beruhigen. Auf Wiedersehen, Frau Schmitz. Also bis in 2 Wochen. Ja. Es war grün im Gras und ein wenig nass im GRAS. Ich saß im Gras am See, See. Ich saß am weißen See, über mir saß der Himmel. Naja, war Himmel oder ein Deckel. Und ich saß am See, vor mir ein blauer Teller und malte nicht Gras, sondern eine Krake, den Umriss einer Krake und die dann schwarz ausgemalt. Und es war Luft, herrschte Luft und was ich nicht alles gesehen habe. Und vor allem, was ich nicht gesehen habe. Diese verfluchte Zecke, das Entscheidende nicht gesehen. Warum muss ich auch abends immer im Dunkeln duschen? Hallo? Du bist's, Rainer? Ja, hallihallo, Ragnar. Komm rein, erzähl, wie ist es dir so ergangen? Seit vorgestern zurück aus Venedig. Venedig? La Biennale di Venezia. Ach so, Venedig. Sei froh, dass dir der ganze Trubel erspart geblieben ist. Ausstellt prominent, wer Kohle hat. Gutes Business ist die beste Kunst, aber egal. Ich bin gespannt, was du inzwischen gemalt hast. Das hier? Ja, aber es ist noch nicht fertig. Aha. Zuerst habe ich eine Zeichnung aus schwarzer Kreide, Kohle und Tinte gemacht und die radiere ich jetzt Tag für Tag wieder aus. Mhm. Das verbraucht eine Menge Tage und eine Menge Radiergummis. Ja. Ich bin aber nicht mehr zum Radieren gekommen, weil ich die Bekanntschaft einer Zecke gemacht habe. Die hat mich zur Begrüßung gebissen, das heißt gestochen oder eine Zecke sticht, ja? Ich hatte vom Tuten und Blasen der Zecken keinen blauen Schimmer blassen. Hast du die Zecke noch? Kann ich die mal sehen? Nein, ich habe meine Zecke zwischen Tesafilm zerquetscht ins Robert-Koch-Institut gefahren. Ein Zeckenforscher nahm sie herzlich in Empfang. Der war ganz begeistert von dem Spinnentier. Von einer Zecke können wir uns was abschneiden. Die Zecke ist ein Erfolgsmodell der Evolution. 50 Millionen Jahre alt. Wir Menschen dagegen sind ein Fingerschnipp. Die Zecke überlebt spielerisch, hat herzlich wenig Fressfeinde und herrlich viele Blutquellen. Parasitiert das halbe bremische Tierleben. Ratte und Reh, Maus und Mensch. Wählerisch ist sie nicht. Tägliche Nahrung nicht nötig. Verbraucht kaum Kalorien, bewegt sich wenig. Krabbelt keine 2 Meter weit in ihrem ganzen Zeckenleben. Wir Menschen dagegen. Wie viel Strecke wir dagegen machen. Du jedenfalls, Rainer. Ja, heute erst. Muss mal kurz checken, was Fitti Bittler sagt. Mein Aktivitätstracker. 7104 Schritte heute erst. 10.000 müssen es schon sein. Du musst dir auch so einen Fitti Bittler zulegen, Ragnar. Nie im Leben. Männerarmband. So ein Stuss zählt meine Schritte, die Kalorien und die Etagen, die ich erklimme. Misst auch meine Herzfrequenz. Das Ding weiß vollautomatisch, wann ich wach bin und wann ich schlafe. Versetzt mir mit einem Pieps einen Tritt in den Hintern, wenn ich zu viel Sitzfleisch entwickle. Das fehlte mir noch. Ein Gadget, ich weiß. Und wie oft bist du dabei dem Tode nah? Wie kommst du denn jetzt auf den Tod? Weil ich mir die Zecke lobe. Dieser schlichte Organismus ist selten in Lebensgefahr. Tod im Gefrierfach nur bei minus 20 Grad. Mein Babykühlschrank versagt völlig als Waffe im Kampf gegen die Zecke. Babykühlschrank? Ja, so einer wie andere nur für Getränke nutzen. Waschmaschinen überleben sie locker. Schleudergänge ist für die Jahrmarktspaß Achterbahn. Du kannst sie auch nicht einfach den Orkus runterspülen. Du meinst das Klo? Ja, da lacht die Zecke, lacht dich aus, überlebt mit links 3 Wochen unter Wasser, überlebt Sintfluten und Flüge auf Vögeln, die abstürzen. Das kommt ja alle Tage vor, fliegende Zecken. Natürlich kommt das alle Tage vor. Vögel mit Zecken als blinde Passagiere sind der Grund, warum sich diese kleinen Vampire immer mehr ausbreiten. Die Pole schmelzen, das freut die Zecke. Da fällt sie bald nicht mehr in Winterstarre und feiert vielleicht schon nächste Weihnachten mit uns. Zecken sind auf dem Vormarsch in den Norden. Aus der Provinz rücken sie an. Zeckenarmeen machen sich heran, erobern die Innenstadt und morgen schon krabbeln sie über deine Türschwelle zu dir ins Bett. Ich sehe die Armee schon auf mich zumarschieren. Sag mal, wo pennst du denn eigentlich? Das habe ich dich schon beim letzten Mal fragen wollen. Mein Doppelbett habe ich glücklich an den Mann gebracht. Ich meine verkauft. Ich schlafe jetzt auf einer Isomatte im Flur. Naja, Ragnar. Okay, ich muss los. Noch mindestens 3000 Schritte machen. Und eine Preisverleihung mit Häppchen und Sekt. Eintritt frei. Komm doch einfach mit. Vielleicht triffst du ja wen. Kriegst Anregung. Los, komm mit. Nein, Rainer, danke. Ein andermal. Keine Lust auf Gelbwerden vor Neid. Dir viel Spaß. Wie du meinst. Und lass dir keine grauen Haare wachsen wegen der Zecke. Wird schon schief gehen. Danke fürs Dagewesensein. Also dann bis bald, Ragnar. Und frohes Schaffen. Ich bleibe gespannt. Diese Spinnentiere, kleine Meisterviecher, Hungermeister. Eine Saugmahlzeit genügt und dann ist die Zecke 2 Jahre vergnügt. Ich kann einer Zecke das Wasser reichen. Ich bin hungerkünstlerisch begabt. Von einem Päckchen Erdnüsse lebe ich heute schon den 3. Tag. Weniger mich bewegen, weniger fühlen, denken, regen und so weniger Energie verbrauchen. Weniger telefonieren auch. Hallo? Spreche ich mit Frau Schmitzke? Frau Schmitz. Ah, Schmitz. Ja, ich bin am Telefon. Ja, also hier ist Dr. Helge vom Robert-Koch-Institut. Es tut mir leid, aber wie Sie wissen, sind wir am Umziehen und da ist ein Spezialmikroskop zur Untersuchung von Zecken verloren gegangen. Es taucht aber sicherlich wieder auf, Frau Schmitz. Wie dumm. Haben Sie denn kein Ersatzgerät? Das ist jetzt aber wirklich nicht so toll. Ich hoffe... Seien Sie nicht zu besorgt. Ich melde mich bei Ihnen, wenn es was Neues gibt. Ja? Ja. Danke, Frau Schmitzke. Schmitz, auf Wiederhören. Ja, danke. Auf Wiederhören. Rainer hätte noch fragen können. Wie lange saugt eine Zecke, um 2 Jahre davon zu zehren? Eine Woche, dann ist sie 200 Mal sie selbst. Du Mensch, Rainer, müsstest dafür so viel essen, bis du ein Laster bist. Welche Feinde hat die Zecke denn? Hätte Rainer wissen wollen können. Die Erzwespe, die legt ihre Eier in mich, wäre eine Zecke ich. Und die Larven fressen mich von innen her auf, gründlich. Was soll das, Ragnar? Du als Zecke? Hätte Rainer mich unterbrechen können. Ich als Zecke, ja, ich als Zecke in der Antike hätte die männliche Spezies zum Feind, also dich. Denn du als antiker, potenzschwacher Mann, nehmen wir mal an, jagst mich, trocknest mich, zerstößt mich und nimmst mich ein zur Stärkung deiner Manneskraft. Apropos Männer, Männchen hinterherlaufen bräuchte ich als Zecke nicht. Brauchst du auch als Frau nicht. Hätte Rainer mir schmeicheln können, ohne zu ahnen, dass ich seit Jahren mit keinem Mann mehr was hatte. Absolut lusttot geworden. Keine Lust, Männer zu reizen oder für sie wunderschöne Bilder zu malen. Ich wäre nicht auf Rainers Flatterie, sagt man so, angesprungen. Angelockt von meinem Zeckenduft wärst du, Rainer, als gemeiner Holzbock herangekrabbelt gekommen, um mich zu ersteigen. Dicke Zeckenmuskeln brauchst du dazu. So anstrengend ist das Besteigen. So viel kleiner als ich, wie du Zeckenmanneken bist. Bin für dich geradezu ein Berg. Himalayisch. Frau Schmitz, was führt Sie zu mir? Die Laborwerte sind noch nicht da. Ich habe in der Nähe meiner Kniekehle, da wo die Zecke gebissen hat, einen rötlichen Flecken entdeckt. Ja. Und auf dem anderen Knie einen zweiten. Mhm. Und auf meiner Pobacke einen dritten. Mhm. Gestern schon, heute wieder. Ja. 5 Zentimeter im Durchmesser. Also, hier, schauen Sie. Ich sehe nichts, Frau Schmitz. Aber hier. Ich sehe da auch nichts, Frau Schmitz. Und hier auf meiner Pobacke? Da sehe ich auch nichts, Frau Schmitz. Aha, das kann doch nicht sein. Ja. Verschwunden. Spinne ich? Warten Sie, ich habe die Flecken fotografiert. Mhm. Einen Moment, warten Sie. Ja. Hier, sehen Sie. Ja, in der Tat rötliche Flecken. Aber das könnten auch... Ist das Erythema migrans, diese typischen migrierenden Flecken, die wandern? Nein, Frau Schmitz. Die Flecken zeigen nicht die für eine Infektion mit Borreliose typische Schießscheibenform. Keine Schießscheiben auf meiner Haut. Was für ein Glück. Ja. Auf Wiedersehen, Frau Schmitz. Auf Wiedersehen. Hallo, Doris. Hallo, Ragnar. Ich dachte, ich schau mal nach dir. Das ist aber... Komm rein, Doris. Ich mach dir gleich einen Yogi-Tee. Gestern musste ich an dich und deine monströsen Mücken und leprösen Kraken denken. Ich war bei Freunden zum Essen und die hatten in ihrem Salon Kolorationen zerstückelter Tierkadaver an den Wänden hängen. Ist wohl gerade der letzte Schrei in bourgeoisen Kreisen. Das ist pervers. Pervers sind Fetischisten, die sich vor High Heels die Insekten zerquetschen, einen runterholen. Sowas solltest du meinen. Aber jetzt erzähl mal, wie ist es dir mit deiner Zecke ergangen? Ich habe jetzt zum 2. Mal Blut abgenommen gekriegt. In 4 Tagen soll das Ergebnis vorliegen. Möchtest du Agavendicksaft in deinen Yogi-Tee? Oh ja, gerne. Prost. Prost. Wird schon gut gehen. Das feiern wir dann. Mit einer Flasche rumänischen Vampirsblutwein? Wie erschöpft ich schon wieder? Mobilisiere ich schon Kräfte gegen eine Krankheit im Anzug? Nur noch irgendwie den Tag umbringen. Hinbringen, hinlegen, weglegen, an den Rand nicht weg, sinnen, spinnen. Ragnar, rede bitte laut und deutlich, damit ich dich verstehe. Als Zecke würde ich mein Leben lang einem wunderbar simplen Instinktmuster folgen. Warten, lauern, überdauern. Ich wäre grandios einfach gestrickt. Eine Zecke fühlt sich nicht überfordert in einer Welt, die maximal komplex und existenzbedrohlich geworden ist. Jetzt komm. Die Welt ist herausfordernd und aufregend komplex. Das ist ein Satz wie aus dem Psycho-Hochglanzmagazin. Ich hätte wie du Power-Yoga-Lehrerin für Tänzer werden sollen. Ob meine Reduktion auf Zeichnungen aus Schwarz und Weiß der falsche Dampfer ist, auf dem ich unterwegs bin. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Mir war einfach eines Tages alles zu viel, auch die Farben. Klammere ich mich mit meinem Schwarz-Weiß-Minimalismus an eine fixe Idee, an einen Strohhalm? Vielleicht solltest du loslassen. Aber alle großen Künstler tun das, ob Dichter, Musiker oder Maler. Abspecken, aussparen, reduzieren. Ragnar, weißt du was? Du kommst jetzt mit in meinen Yogakurs. Power-Yoga für Tänzer wird dir gut tun. Bist du verrückt? Mit dem ganzen Zeckengift in mir, das dann nur umso besser fröhlich durch meinen Kreislauf zirkuliert? Außerdem bin ich so müde. Langsam habe ich mehr Stunden am Tag die Augen zu als auf. Ich bewaffne mich mit Schlafbrille und Oropax und rede mir gut zu. So, und jetzt atme, Ragnar. Atme ein und aus. Ein und aus. Gedanken ziehen vorbei wie Wolken. Auf jeder Wolke sitzt eine nette kleine Zecke als Engelchen und lächelt und winkt dir zu. Langsam aber sicher kriegst du eine gehörige Zeckenmacke. Ich habe eben einen Zeckenstich. Mir sitzt die Zecke im Kopf fest und sie geht mir auch nicht aus der Hand. Ich kann nur noch Zecken zeichnen. Auf die Wände, auf den Boden, auf meine Teller, auf meinen Bauch auch. Da, schau. Du gehst wohl mit einer Zecke schwanger. Was man sich malt auf den Bauch drauf, das kommt auch dabei raus. Wäre nicht das Schlechteste. Man schenkt sich selbst neues Leben, wird selbst wieder Kind. Naja, also mich selbst als Zecke neu gebären und dann immer diese Krake, die mir die Luft abdrückt. Welche Krake? Eine Krake, die einen aschigen Rauch ausstößt, mich umnebelt, einnebelt, knebelt, mich ein geschrumpeltes Wurzelgemüse im Griff hat, gefangen in Kraken-Tentakeln. Wenn ich doch eine Zecke wäre, könnte ich doch in eine Auszeit als Zecke verschwinden. Ragnar. Muss ich eine Zecke an die Wand malen, wie den Teufel man an die Wand malt, damit er dann kommt, gerannt? Es geht ganz einfach. Zur Zecke werden Sie, wenn Sie eine Zecke sticht. Schleichend geht der Umbau Ihrer Identität vonstatten. So vollzieht sich eine Zeckenwerdung. Gebrauchsanleitung. Erstens. Verkaufen Sie Ihr Doppelbett und schlafen Sie auf einer Isomatte am Boden. Dann leben Sie schon mal bodennah wie Zecken. Zweitens, werden Sie Menschen unfreundlich, dann menschenfeindlich, wie Zecken des Menschen Feind sind. Wollen Sie Menschen beißen? Drittens, altern Sie zügig, dann verlieren Sie Ihr Augenlicht immer mehr, bis möglichst zum Erblinden. Verlieren Sie Ihren Realitätssinn, dann werden Sie schon mal geistig teilblind. Duschen Sie nachts im Dunkeln und halten Sie Ihre Augen möglichst viel geschlossen. Dann sehen Sie bald gar nichts mehr. Wie die blinden Zecken. Üben Sie mit einer Schlafbrille. Guten Tag, Frau Schmitz. Die Laborergebnisse liegen jetzt vor. Ich bin sehr gespannt. Sie können beruhigt sein, wir haben keine Antikörper gegen Borreliose in Ihrem Blut nachweisen können. Uff, da fällt mir ein Fels vom Herz. Der Test ist auch zuverlässig? 100%ige Sicherheit kann es natürlich nicht geben. Beobachten Sie sich einfach weiter, Frau Schmitz. Wenn Sie krank werden, merken Sie das schon. Auf Wiedersehen, Frau Schmitz. Auf Wiedersehen. Also die roten Flecken, nichts als Druckflecken, weil ich aufwache mit Knien aufeinander, in die 5-Uhr-Vögel hinein aufwache, Fenster auf und frisch ans Arbeiten. Kostbare Stunden der Frühe, ganz Berlin schläft noch, alle Zecken, die Welt, das All, niemand tut mir was. Die Zähne nicht blecken braucht, die Zähne putzen, ja, beruhigt solche Verrichtung im Alltag, ewig gleich seit ewig. Der Computer wälzte die Welt um, das Zähneputzen blieb unumgewälzt und ohne Gefahr. Spieglein, Spieglein an der Wand, lüg mich nicht an. So karottig kann ich gar nicht sein, Ragnar, lüg dich nicht an. So karottig kannst du sehr wohl sein, bei den Fudern Karotten, die du so viel Karotin in der Haut, so röstlich rot ich. Wie meine lieben Zecken. Zecken heißen auf Latein Ixodes Ricinus. Denn die schmucken Tierchen ähneln Ricinus-Samen. Ein hübscher Rostton zeichnet sie aus. Ich will keine Spiegel mehr in meiner Wohnung haben. Murks, Murks, Obermurks, alles Murks. Kein Murks ist ein Sozialhilfeantrag. Stelle ich jetzt. Dann bin ich nicht mehr geringfügig. Dann bin ich mehr als geringfügig. Dann gehöre ich dazu. Zu einer Gruppe. Zu vielen anderen, denen es geht wie mir. Sollen mich ruhig als parasitäres Prekariat beschimpfen. Jetzt rutsche ich völlig ab. Kein Halt mehr. Kein Halt. Halt. Da. Auf der Wand ein Halt. Ach nein, das ist ja nur wieder eine Zecke. Groß wie eine Ratte, die ich heute gemalt hatte. Heute? Sieht aus wie ein Loch. Ein Loch, da komme ich durch. Durch die Wand komme ich durch die Zecke. Dank Zecke. Danke, Zecke. Durchs Zeckenloch. Durchs Zeckennadelöhr. In eine heile Welt. Paradieswelt als Zecke. Ich werde noch verrückt. Ich muss hier raus. Wieder hoch in den Norden hinaus. Aus Berlin raus. Zum Weißen See. An meinem Friedhof entlang. Längs der Mauer. Mit Mauergeleit. Eine Weile begleitet. Geleitet. Ach, ewig weiterfahren über den Weißen See hinaus. Weit hinaus. In ein weiches, weißes, weites Grab. Ach, was hinaus? Hinaus schwimmen. Aus dir herausschwimmen. Alles aus dir herausschwimmen. Das brackige Wasser am Ufer hinter dir lassen. Wer spricht denn da? Ich hier, winzig, wanzig, wacker, ich wanze. Auf dem Rücken schwimmend, neben dir. Keine Angst, ich steche dich nicht, ich fresse dich nicht, ich schwimm nur synchron mit dir, ich wanzens Wichttier. Ja, schwimmen, schwimmen hinaus auf den weißen See. Bis das Wasser wunschlos klar wird. Bis das Wasser nicht mehr kratzt. Mit seinen Algen. Nesselalgen. Armleuchteralgen. Krakige Tentakel, die sich mir um den Körper binden, bis zum Ertrinken. Nein, nicht ertrinken. Ertrinken ist nicht gut. Herauskommen ist gut. Ja, herauskommen als schaumgeborene Aphrodite. Das gibt die brackige Brühe von See nicht her. Aber als Göttin des Abscheus und Ekels. Als Zecke sollst du leben. Wo ich, wer bin ich? Bin nicht. Nicht mehr ich bin. Wie? Aus bin, raus bin, draußen, bin hin, als Mensch. Ja. Aber als Tier da, sehr wahr? Jetzt erkenne ich deine Stimme, Doris. Du? Ja, im Wanzengewand. Vom lieben Gott aus den Resten geschaffen, die von der Schöpfung überblieben. Ein bisschen Haut, ein bisschen Rüssel, ein bisschen Panzer, von allem etwas Schmuck sehen wir aus. Wie Broschen. Gut schaust du aus, Ragnar. Ich kann ja sehen im Unterschied zu dir, aber ich sehe jetzt einfach für dich mit. Wie fühlst du dich? Viel beinerlei fühle ich. Wie viel Beine ich wohl nenne meine. Nach vorne zwei, seitlich noch einmal entspringen zwei und dann noch ein paar seitlich weg. Und zu guter Letzt noch zwei nach hinten gestreckt. Das macht 8. Au, au, wei, Sauerei, mein Kopf. Da hast du schön was abgekriegt. Oh, was soll das? Wird mein Geburtsschrei vermisst? Habe ich noch Töne? Nein, habe ich nicht. Farbtöne ganz speziell nicht. Faul riecht das. Nach fauler Kirsche. Da wirft wer mit faulen Kirschen um sich. So sind die Menschen eben. Mich haut nichts um, haut nichts tot. Jetzt habe ich eine Farbe zum Malen. Rot. Kirschenrot. Jetzt malen drauf los. Trippeln im roten Matsch, mich suhlen im Saft, ich Schweinin klein und dann befarbt, begabt mit Farbversehen über einen Malgrund krabbeln gehen. Malen auf Laub. Ja, das taugt. Müsste platt wer walzen. Einen Elefanten, ein Seeross bietet der Weißen See nicht. Wer weiß? Weiß. Egal, dann bemale ich die Blätter einfach so und später presse ich sie platt zum Blatt. Wird schon irgendwie gehen. Jetzt erst mal das Blatt an den Stein gelehnt. Das ist mein Staffelei-Arrangement. Achtung, da kommt was herangerast. Eine Kakerlake, die kann nicht bremsen, stößt volle Kanne gegen deinen Stein. Mitten rein in dein Laubblatt. Auf das ich doch so schön schon kirschrot aufgetragen hab. Ha, was rieche ich da? Kirschblut, Naturfarbe, lecker. Kakerlakabaschlabaschleck, leck ich weg. Halt, halt bitte. Lecker, lecker, kakerlakaschmampf. Was tickt denn da? Gewiss eine Bombe. Ach, das ist Rainers Fitnessarmband. Jetzt hast du mich endlich erkannt. Also, du Kakerlak-Rainer, was du da eben zum Fressen gern hast gehabt, das war ein Werk. Hunger geht vor. Wir Kakerlaken brauchen viel Kalorien. Wir sind nämlich dolle Renner, 1,60 Meter pro Sekunde. Das schafft kein Mensch. Und wie viel reißt du runter, Ragnar? Lass uns das mal messen. Mein Armband stoppt auch die Zeit. Ja, gern, bin bereit. Wohin rennen? Deiner Nase nach. Mal riechen, was sich als Ziel tut bieten. Schweißgeruch bietet sich. Bestens. Also losgekrabbelt in Richtung Schweiß. Wie todsicher ich jetzt die Richtung weiß. 3, 2, 1, jetzt los, renn! Langsamer, Ragnar. Durch den Dreck, Dreck, Dreck geht für mich die Streck, Streck, Strecke für mich Zecke, die ich nicht bleibe auf der Strecke. Liebe Ragnar, du schaffst gerade mal 2 Zentimeter pro Sekunde. So langsam wie ich bin, müsste ich, wo auch immer hin, ewig unterwegs sein. Also bleib einfach da, bei mir, bei dir. Ja. Was ich weit entfernt weiß, macht mich nicht heiß. Was ich nicht sehe, tut mir nicht weh. Was ich nicht schau, macht mich nicht grau. Darf ich mich zu Ihnen gesellen? Ihr Singen hat mich angelockt. Gestatten, dass ich mich vorstelle, ich bin das Bakterium Dr. Helge. Meine Verwandten sind die berühmten Borreliose-Bakterien. Aber keine Angst, ich produziere keine Krankheiten, sondern Farben. Farben, die es noch nie gab. Hier, eine Probe. Oh, diese Farbe duftet nach Rosolo Goldon. Oh, Glückwunsch. Und wonach riecht diese Farbe hier? Schnuppern Sie mal. Nach Grünalgam Mahan. Im Quadrat. Das ist ja ausgezeichnet. Und das hier? Duftet nach Sylphidem Blaunaufaum. Im Mix mit Elix Purpuran, das sich hineinstuft in Karamell Salamanes Pyramidanal vor Sandigalinem Ebene Tollaban. Fabelhaft! Sie können unbekannte neue Farben riechen. Und riechen ist noch dazu Gehirnjogging. Das wusste ich gar nicht, fabelhaft. Fabala, kakalaka, schmampfhaft. Eine neue Duftmischung in deiner Nase. Und du siehst eine neue Farbe. Ganze Farbgemälde sehe ich erstehen. Zum Abmalen schön. Ja, einfach abmalen. Vielen Dank, Bakterium Dr. Helge, Sie Geschenk des Mikrobenhimmels. Darf ich sie mit mir nehmen? Oh, mit Vergnügen. Machen Sie sich's gemütlich auf mir. Willkommen von ganzem Zeckenherzen. Besonders idyllisch ist es bei mir in einer Grube in meinen Beinchen auf einer Insel dort, wo sich Härchen wiegen, zartes Schilf im Wind beim Düfte detektieren. Sie riechen mit den Beinen? Ja, mein Riechorgan observiert höchst spezial. Zecken sind die NSA unter den Spinnentieren. Grün riecht's hier nach Süßgras, nach schilfigem Rohr. Nach Empor, nach Appell. Komm an mir hochgekrabbelt. Komm. Ich komm mit. Auf die Schilfrohrspitz. So, Dille, geschafft. Jetzt setze ich mich fest. Das ist ein Fest, wie ich so sitze und wippe. Sitz ich und wipp ich. Wipp ich, hi, ein Yippie. Wipp ich, VIP. Wippe, fit und wippe, vorzählig. Und wiege mich im Sommer und weine nicht mehr. Auf der Lauer, in der Dauer, sitzt du, kleine Zecke. Auf der Lauer, in der Dauer, sitzt du, kleine Zecke. Sieh doch mal dich, Zecke, an. Guck mal. Wie du, Zecke, sitzen kannst. Auf der Lauer, in der Dauer, sitzt du, kleine Zecke. Solo. Wow, da fällt ein Schatten auf uns. Wie finster in einem Nu. Ich riech eine tolle Farbe, das ist Ombre Nu. Ombre Nu? Nacktes Schattenschwarz. Da kommt was Leckeres heran. Ein Hund. Oh. Auf sanften Ballettpfoten schwebt er nicht gerade heran. Ein wahres Erderbeben. Wie das wackelt und rappelt, bebt, belebt, rüttelt und schüttelt. Durchvibriert, in mir jubiliert. Orchestral. Phänomenal. Je Sensorium für Vibrationen. Schwupp. Jochi, jetzt bin ich drauf auf meinem Ziel, dem Wirt oben auf. Tschüss, Wanze Doris. Dich muss ich nun zurücklassen. Schon okay. Wir sehen uns. Ich bin zwar blind, aber klar. Wir sehen uns. Ja, ich sag dir jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Mit einem eleganten Körper in den Weißen See. Das war ein Sprung. Das war ein Co. Jetzt stich zu. Dieses chirurgische Besteck erfüllt perfekt seinen Zweck. Und jetzt spritze. Mein Supersekret betäubend gerät. Da fließt Blut. Mehr als gut. Ragnar, sag mal, wollen wir uns nicht duzen? Gern. Du bist ja ein Teil von mir. Und jetzt gehen wir auf Reise mit dem Hund. Frei durchs Revier. Ich bin schon so erfüllt vom Hundesaft. Ha, geschafft. Du sattes Tier. Strecke ich alle Achte von mir? Schlaf schön, Ragnar. Ich pass auf dich auf. Was riecht denn da so würzig, weiß ich. Artistische Ehrenmäuse. Die kleinen Akrobaten müsstest du sehen. Turnen durchs Kornfeld. Schwanz um den Halm gekrallt, Kopf nach unten, schwingen sich von Halm zu Halm. Oh, Achtung! Haarscharf an uns vorbei. Juhu. Huch. Nu. Ha. Abgestreift. Nun sind wir eine Weile Teil der tollen Turnerei. Ups, prächtige Aussicht hat es hier auf dem Mausenschädel. Wie gut, dass du klammern kannst, Ragnar. Wie gut, dass ich loslassen kann, Helge. Gib acht. Ich lass jetzt los. Und dann fliegen wir. Huh. Wir können fliegen. Sehr weit aus Gras und Moos. Herrliches Los. Ins Himmelsgrün, ins fluffige Bett. Befruchtet werden, nett. Dann Ei für Ei für Ei für Ei drücken aus meinem engen Leib in die weite Welt hinein. Und dann bitte einmal sterben. Glücklich sterben, wenn im Frühjahr meine ersten Larvenbabys schlüpfen. Und das müssen wir feiern. Mit Doris und Rainer wäre es noch feiner. Doris, Rainer, wo seid ihr? Hier, Ufer ganz nah. Kommt her! Doris, ich nehme dich an die Hand. Danke, Rainer, so sind wir schneller hinzugerannt. Hallo, ihr zwei. Zecken, herzlich willkommen. Lasst uns feiern. One, two, three, four. Auf der Lauer in der Dauer sitz ich, kleine Zecke. Auf der Lauer in der Dauer sitz ich, kleine Zecke. Zecke, Zecke, Zecke, Zecke. Seht doch mal mich, Zecke, an, wie ich Zecke sitzen kann. Hallo. Auf der Lauer, in der Lauer sitz ich. Klopft es da nicht bei mir? Ja, das ist doch Rainer. Ja, hallo, ich bin's, Ragnar. Warte, ich mach dir auf. Hereinspaziert. Ich bin auf dem Weg zu einer Vernissage hier. Da dachte ich, klingel ich doch mal, komm auf einen Sprung hoch. Wie sieht's denn hier aus? Wie denn? Erzähl, wie ist es dir ergangen in letzter Zeit? Du weißt ja, ich weiß zwar nicht, wo ich war, aber dafür war ich umso schneller dort und muss jetzt... Eigentlich schon wieder fort? Musst du? Müssen tust du eigentlich jetzt nur einen Kaffee mit mir trinken. Aber hast du auch Milch in deinem Babykühlschrank? Unterschätz mich nicht. Komm mit in die Küche. Hey, was sehe ich denn da? Ist das von dir? Ja. Du malst jetzt mit Farben. Ja. So ein Rot. Faulkirschrot. Und das Schwarz. Ombre nu. Dieses Weiß. Lichte Milch des Morgens. Und dieser Farbton blonder Ocker Attisch. Arkadische Essenzen. Dein Kaffee. Möchtest du ihn Ombre nu oder... Morgen blonder Ocker Attisch natürlich. Danke. Wenn du so weitermalst, Ragnar, dann muss ich unbedingt los muss ich jetzt. Das ist kein Kaffee to go, das ist ein Kaffee to stay. Komm doch mit zur Vernissage. Ein Maler, ein doller Kreativbolzen, muss ich so sagen, hat sich von Klängen beim Malen imaginärer Wesen inspirieren lassen. Ja, da komme ich mit. Ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür bin ich schon dort. Die Zecke. Hörspiel von Andra Jöckle. Als Ragnar und Zecke hörten sie Katharina Marie Schubert. Alina Stiegler war Doris und die Wanze, Holger Stockhaus, Rainer und die Kakerlake. Oliver Obanski, Dr. Helge und das Bakterium. Den Arzt sprach Steffen C. Jürgens. Komposition Philippe Guardiani. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke. Regieassistenz Anke Beims. Regie Heike Tauch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017.